Wird derartig alles, was zu lebendigem Bestande einer Industrie notwendig wäre, allmählich bereits als Totgeborenes das Licht der Welt erblicken, so wird dafür alles, was das Aktienwesen selber anbelangt, mit der Zeit immer vollkommener ausgebaut und organisiert werden. So wird es denn Aufgabe der Beweglichmacher sein, in jedem Stadium des Wachsens das Geschöpf ihrer Habgier, die Aktie, geheimen und dem Arier unverständlichen Gewinnen anzupassen. So kann denn gleich bei der Emission ein schönes Geschäft darin bestehen, dass zum Beispiel für den Nominalwert von etwa 200 Münzeinheiten, welcher auf der Aktie vermerkt ist, 250 Einheiten gezahlt werden müssen. Wenn der Laie fragt, warum dies so sei, wird ihm mit ernster, überlegener Miene gesagt, dies sei für die ersten Anschaffungskosten nötig. Es sei trotzdem billig in seiner Hand, da ja das Papier, sobald es auf die Börse losgelassen wird, sehr bald infolge seiner Güte steigen werde und er somit doch ein glänzendes Geschäft zu erwarten habe. Der so Beschwichtigte, dies als üblich, selbstverständlich und geradezu notwendig hinnehmend, merkt gar nicht, wie sich die Gründergaunerbande derart bereits ein Fünftel des Gesamtwertes der emittierten Aktien als Vorgewinn gleichsam aus den Zinsen seiner Dummheit und Beschwätzbarkeit selber ausbezahlt hat und lässt nun alles Weitere mit der gleichen Eselsgeduld und Gefügigkeit über sich ergehen. Zwar werden alsbald bei einer nunmehrigen, der Chavrusse genehmen Übergabe an die Börse die Papiere durch das Suggestivverfahren von Gerüchten steigen, wenn es aber dann der derart teuer verkaufenden Chavrusse wieder beliebt, billig ein- respektive zurückzukaufen, dann werden Kursstürze inszeniert, die bewirken, dass durch die glänzende Regie des ganzen Schwindels die von den nun zum dritten Mal geprellten, wieder panikartig abgestoßenen Papiere behaglich wieder an den Ausgangspunkt der Organisation zurückfluten. Ob diese dreifach Betrogenen dieselben sind oder aber immer neue Gimpel auf den Judenleim gehen, das ist für unsere Eingeweihten völlig gleichgültig. Dem gleich bei der Emission ihnen zuteil gewordenen Fünftel Reingewinn folgen der Riesengewinn des teuren Verkaufes wie der nicht minder große Gewinn des unter pari stehenden Rückkaufes, welches schöne Doppelmanöver nun beliebig wiederholt und in mannigfachen Variationen und Kombinationen neu inszeniert werden kann, ohne dass die arische Menschheit in ihrer Gesamtheit je aus dem Tollhause sich zu retten versuchte. Wahrlich, dass hierbei die Eingeweihten das Gefühl haben müssen, dass ihnen der Goi von ihrem Gotte zur Plünderung geradezu erschaffen worden ist, man kann es ihnen nicht verargen. Glaubt doch schließlich auch der Bauer, der seine Kuh melkt, dies sei ein gegebener und mithin wohl Gott gewollter Zustand, um wie viel mehr muss der Jude, der sieht, wie ihn das Wirtsvolk hasst und befehdet, trotzdem aber gar nichts gegen diese seine jenem unsichtbaren Plünderungsmethoden zu tun weiß, überzeugt sein, dies sei eben der Gottgewollte, weil seinem Geiste gemäße und gegebene Zustand. Dass auch alle natürlichen Beziehungen von Eigentum mit Rechten und Pflichten im Wesen der Societät anonym, wie die Aktiengesellschaft mit Recht im Französischen heißt, verloren ging, weil ja der namenlose, also entpersönlichte Anteil am Unternehmen nur das ewig von Hand zu Hand übertragene Recht auf Verzinsung, nicht aber die Pflicht auf Bürgschaft und Garantie des Gesamtunternehmens involviert, so musste in der Fiktion der juridischen Person als einzig haftenden wahren Besitzers jener Ausweg gefunden werden, der doch jedem primären und lebendig Denkenden den ungeheuren Betrug und Schwindel hätte darzeigen können und müssen, wenn eben nicht arischer, primärer Geist niemals über diese Dinge nachgedacht hätte, während all diejenigen so in den Strudel der jüdischen Wirtschaftsmethode hineingezogen wurden, entweder so sehr verjudet oder aber derart entartete, theoretischer Begrifflichkeit und also jeglicher Unbegreiflichkeit zugängliche sekundäre Jammergesellen waren, dass sie in sich nicht mehr die lebendige Kraft zur Abwehr, zu Protest, zur Abweisung des neuen Verfahrens geradezu a priori aufbringen konnten. Immer zeigt sich demnach dasselbe, schon einmal von uns aufgestellte Gesetz, dass sekundär beweglicher Geist seine Siege immer erst dann feiert, wenn die geistigen, das ist im Wirtschaftlichen, die wissenschaftlichen Theoretiker sekundär genug geworden sind, sich in ihrer weltfernen, blassen Verstiegenheit jegliche vom Judentume gewünschte Üblichkeit als solche aufschwatzen und eintrichtern zu lassen, ohne Üblichkeiten zu verspüren. In der vortrefflichen, von Bernhard Köhler herausgegebenen Zeitschrift Finanz- und Geldsachen München findet sich in Heft 10, leider dem letzten überhaupt erschienenen Hefte dieser für den Sieg des Weltjudentums so lästigen Zeitschrift, ein Aufsatz »Wer trägt das Risiko?«, welcher in geradezu erschöpfender Weise über das Unwesen der Aktiengesellschaften belehrt. Wenn die Arbeiterschaft viele solche Männer wie den Verfasser dieses Aufsatzes, Arbeitersekretär Ludwig Wimmer, hätte, dann brauchte einem um die Zukunft des deutschen Volkes nicht bange zu sein. Nur müsste allerdings zu der erfreulichen Denkkraft noch das Maß an psychologischem Misstrauen hinzukommen, welches verhinderte, dass Unternehmungen, die dem Judentume unangenehm sind, dank abkommandierter Elemente, die sich als Anhänger und Förderer aufspielen, alsbald eingestellt und umgebracht werden, wie eben diese so wertvolle Zeitschrift, deren letzte Nummer es war, die den erwähnten Aufsatz enthielt. So ist denn alles und jedes im Aktienwesen entlebendigt und schwindelhaft und nur für den Profit der Beweglichmacher hergerichtet. Denn während jedes andere, von einem Besitzerchef geleitete Unternehmen in seiner Gewinnausweisung stets so verfahren wird und muss, dass genugsam Betriebskapital fürs nächste Jahr zurückbehalten wird, liegt die Verwaltung ganz im Belieben der unkontrollierbaren Verwaltungsräte, die ja nach dem bereits erwähnten Verfahren, dass die Banken das Stimmrecht für die meisten Aktien in den Händen haben, die einzig maßgebend sind und also so bilanzieren werden, wie es den geheimen Absichten der Banken entspricht. Wünscht dieser Geheimbund demnach, dass etwa junge Aktien ausgegeben werden, um das Unternehmen zu verwässern, den ursprünglichen Besitzern noch mehr an die Wand zu drücken und sich selber zum Alleinherrscher zu machen, nun, so werden die Dividenden so reichlich berechnet, dass einerseits das glänzend gehende Unternehmen leicht neue Aktien emittieren kann, andererseits so wenig Betriebskapital vorhanden bleibt, dass ein Zustrom neuen Geldes berechtigt und geradezu erforderlich ist.